Prolog. Der Fortschritt. Der Westen murmelt. Schutt. Der Osten schiebt sich die Erinnerung. Da steht der Sozialismus, siegreich errichtet. Die bessere Welt, wenn sie verschwunden ist. Da am Boden das, der Fortschritt. Vorsicht! Über dunkle Tiere, Helden, heil dir, mein Land und Bürgerland. Über dunkle Tiere, Helden, heil dir, mein Land und Bürgerland. Der Staub von Brandenburg, von Volker Braun. Es wird mit Benjamin Rennert und seine Solisten Eckhard Köln vom Deutschen Theater Berlin, meine Kollegen Margit Wendelbart und Horst Weinheimer. Als Gast vom Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin Klaus Billig. Das Comedy Trio Zarte Duster von Antenne Brandenburg mit Nina Rauschenbach, Stefan Kaminski und Matti. Sowie als ihr Begleiter durch die Sendung, ihr sehr ergebener Peter Mann. Hochwasser, Wanderungen durch die Mark. Die Brühe steigt und steigt. Die Wassersuppe. Das halbe Oderbruch. Der Volksmund grinst, der ganze Osten. Was? Geflutet. Ich ging so für mich hin, was sah mein Blick? Da steht ein Liebespaar und fickt im Schlick. Das schwimmt dort unterm Schlick. Ein Toter. Zwei. Zwei Wasserleichen. Gelandet ohne Laut. Zwei Asylanten auf dem Wasserweg. Jetzt kommt das Ausland angeschwommen. Wohin mit ihnen? In die warme Erde. Da ist kein Platz auf unserem deutschen Friedhof. Da liegen schon sechs. Sechs? Sechs Tote nach dem Brand im Asylantenheim, die wir begruben aus der Gemeindekasse. Warum, frag ich, landen die hier alle auf meinem Schreibtisch? Geht das mit rechten Dingen zu? Ich glaub's nicht. Die machen keinen Finger krumm und kosten. In alle Ewigkeit, die teuren Toten. Halt fest, er glitscht mir weg. Umarmst du ihn? Du machst ihn nicht lebendig, Völkerfreund, mit deiner Umarmung. Ich lass ihn los, dann hat der Fluss ihn wieder. Alles fließt. Das wäre ein Fehler. Und der Tote rächt sich. Wenn er nicht Ruhe findet. Er kommt wieder mit seiner Verwandtschaft. Wasserpollack. Ich weiß nicht, was ich machte, wenn die leben. Mit nacktem Nüschel auf mein Ödland starrend. Ich glaube, ich schlüpf sie tot. Die leben ewig. Sicher ist sicher. So, der frisst kein Brot mehr. Wie weit der Weg ist in das Dorf zurück. Das Land ein Dreck, die Toten im Genick. Die kennen uns nicht mehr und wir nicht sie. Der stille Don zahlt ihre Kahnpartie. Es ist Sonntag in Schwarze Pumpe, in Schwarze Pumpe. Es ist Sonntag in Schwarze Pumpe, in Schwarze Pumpe. Es ist Sonntag in Schwarze Pumpe, in Schwarze Pumpe. Es ist Sonntag in Schwarze Pumpe. Es ist Sonntag in Schwarze Pumpe, in Schwarze Pumpe. Es ist Sonntag in Schwarze Pumpe, in Schwarze Pumpe. Es ist Sonntag in Schwarze Pumpe, in Schwarze Pumpe. Pumpe, Pumpe. Markttag. Wie denkt man in einer Zeit, deren im Grund für unerreichbar gehaltene Utopie das bloße Überleben der Gattung ist? Gar nicht. Bourgeoisie und Proletariat enden als Spaßgesellschaft. Tatsächlich herrscht die Idee, keine Idee haben zu dürfen, keine an die Wurzeln gehende Kritik, keine Theorie. Sondern? Enthaltsam, also gedankenlos die rätselhafte Megamaschine zu ölen, zu entstören. Kohlhaasenbrück. An den Ufern der Havel lebte am Ende des 20. Jahrhunderts ein Landschlosser namens Klaus Wildführ, Umsiedlerkind. Einer der selbstgerechtesten zugleich und harmlosesten Menschen seiner Zeit. Stimmt. Dieser Dutzendmann konnte bis in sein 50. Jahr für den Typ des unzufriedenen Staatsbürgers gelten, der zu nörgeln und nöten hatte. Und seinen Vorteil wahrnahm. Er war in die Industrie gegangen, um abzusahnen. Sein Weib hielt Hof in einem Büro. Die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik kam ihm zu Passe, kurz, die Nachwelt müsste seiner mit Grinsen gedenken. Wäre ihm sein Wohlverstand nicht nach dem Umbruch übel ausgeschlagen. Seine Harmlosigkeit nämlich machte ihn zum Dulder. Und Hobedulle. Als Wildführ in seinem Land Rover, der sein erstes hartes Geld verschlungen hat, in Richtung Grenze fährt, um billig zu tanken und einzukaufen, wird er vor der Brücke in Frankfurt an der Oder, nachdem er im Stau gestanden und verärgert an Umkehr gedacht hat, einfach durchgefahren. Durch, durch! Er tritt, während eben die Sonne durch die Wolken bricht, aufs Gas und ruft, da die Grenzer unsichtbar in ihrem Häuschen bleiben. Na, nun wird's Tag. Und? Wenn nicht, dann nicht! Und kachelt ungehalten nach Slubice hinüber. Er hält am Polenmarkt und macht misstrauisch handeln seine Besorgungen. Ich ehrlich, 5, nicht 10, du verstehen. Immer den Land Rover im Auge haltend, rollt er über die Brücke zurück und parkt die Kalesche aufatmend auf deutschen Boden, wo er sie nach Minuten, in denen er eine Zigarette probiert, nicht mehr auffindet. Scheiße. Willkür, nach kurzer Suche verzweifelnd, fragt sich zur Polizei durch. Heinrich Lübcke Corso, alles klar. Anzeige zu erstatten, die ohne Interesse und, als er nachdrücklich wird, ironisch entgegengenommen wird. Ob es ein Land Rover sein müsse, der ihm hier an der Grenze abhanden kommt. Ja, wieso nicht? Ob er mit dem Land Rover nach Polen hinüber... Und zurück, nach einer halben Stunde zurück. Erwidert der Schlosser mit zitternder Stimme. Ob er Zeugen habe, dass er nach einer halben Stunde wieder eingereist sei mit dem Land Rover. Nein. Sagt er und erblasst. Man habe versäumt, ihn zu kontrollieren. Rauswärts und reinwärts. Dann ist in keiner Richtung etwas zu machen, sagt der Diensthabende und Wildführ verlässt, keine Entgegnung fähig, die Wache. Nach Hause gelangt, in Teltow, erklärt er den Seinen das Unglück, das ihn betroffen, aber Lisbeth, seine Frau, die gegen den Kauf des teuren Schlittens war, immer, sieht ihn mitleidig an, das schöne Geld bedauernd. Das schöne Westgeld. Zumal eben gerüchtweise bekannt werde, dass das Gerät- und Reglerwerk von der Treuhand verscherbelt und die Belegschaft abgebaut wird. Was denn? Abgebaut? Auf die Straße gesetzt. Flunkert die Frau, sich selber nicht glaubend, worauf Wildführ... Da mach was. So weit sind wir. Sagt und nur immer mit dem Land Rover fortfährt. Er begibt sich am nächsten Tag nach der Schicht zur Versicherung und sieht sich, der Geschädigte, ins Verhör genommen. Wie er beweisen wolle, wird ihm ins Gesicht gefragt, dass er das Fahrzeug nicht entäußert habe und sein Kontostand sich nicht auffällig erhöhe, man werde es zu überprüfen wissen. Wie überhaupt nicht sicher sei, dass er das fragliche Fahrzeug nicht zu Schrott... Das fragliche Fahrzeug! Schreit Wildführ. Mein Land Rover! Da tu mir einer einen Gefallen. Aber er hat nun sozusagen Gänge einzulegen. Zu Fuß! Weil der offenkundige Schaden nicht aktenkundig ist. Insonders wird ein Aktenzeichen benötigt. Von der Staatsanwaltschaft, die darum anzugehen Sache der Kripo ist. Womit schon ein Plan von Umwegen und Umleitungen gelegt ist, die einen Kunden beschäftigen. Aber fett. In diesen Wochen wird das GRW bestreikt. Der Betriebsrat zieht gegen die ungewisse Zukunft vor den Kadi und ruft zu Kundgebungen auf. Doch Wildführ verfügt den Vorhaltungen Lisbeths zum Trotz Klaus Wildführ nicht über die Zeit für so allgemeine Entschlüsse. Ohne Auto, schimpft er, geh ich nicht auf die Straße. Willst du denn alles schlucken und hinnehmen, Mann? Verlangt die Frau zu wissen. Eine Frage, die an ihm vorbeigeht. Denn er erhält die Nachricht, dass bei Gusow im Oderbruch ein Wagen mit seinem Nummernschild steht. Er fährt ohne Mühe zu scheuen in die abgelegene Gegend. In einer schlammigen Senke abgestellt, findet er richtig seine dreckbesattelte Karre. Die Windschutzscheibe geborsten, der Kühler zerbeult, die Reifen zerschnitten. Ein Jammer fasst den Schlosser bei dem entsetzlichen Anblick. Das ist nicht mein Wagen, sagt er zu sich und fasst in den Lehm, den die warme Sonne auf dem Autodach weckt. Da ist Ende von weg. Den nehme ich nicht an. So stehen die Sachen in Gusow, als sich über Wildführ der übrige Himmel klärt. Der Konzern, der Teltow zerniert, hat Recht bekommen auf den Gerichten. Die Gewerkschaft wird hingehalten oder ausgehalten. Die Entlassung wirksam. Der Betriebsrat gibt klein bei. Klaus Wildführ empfängt ihn Lisbeth mit kalten Augen. Du bist arbeitslos. Diese Eröffnung trifft den vielbeschäftigten, unvorbereitet, der also... Da mach was. ...sagt... Nichts zu wollen. Weshalb Lisbeth ihn ängstlich anblickt, ob ihm nicht schlecht ist. Geht's gut? Aber er lächelt tapfer und beginnt erregt von seinem Fund zu erzählen, dem Land Rover in seinem menschenunwürdigen Zustand. Menschenunwürdig! Als wenn es nischt, ruft Lisbeth da. Jetzt nichts Wichtigeres gebe. Der Hausbesitzer habe sich gestern gemeldet. Schulz oder Schulze. Zurückgemeldet. Aus Dahlem. Und fordere die Mieter auf, das verwohnte Gebäude zu räumen. Ein Hausbesitzer, sagt Wildfür höhnisch. Und zwar inner Frist. Sonst werde er sich sein Recht verschaffen. Wildfür fischt auf dem Tisch abwesend nach zwei Schreiben. Da mach was. Da wird nur nischt. Murmelt Wildfür und liest mit fliegenden Händen die Briefe. Ein Strafbescheid wegen überhöhter Geschwindigkeit. Und ein? Bußgeld wegen unvorschriftsmäßigen Parkens in Guso. Diese letzte Roheit oder Gedankenlosigkeit der Behörde bringt den Schlosser nun auf. Und er entschließt sich, der Willkür Widerstand zu leisten. Er werde nicht zahlen. Nicht für die Geschwindigkeit. Wenn man in seiner Sache so langsam verfahre. In deiner Sache? In deiner Sache? Sagt Lisbeth mit herzlichem Lachen. Ich hab den Wagen in Guso nicht geparkt. Aber ich werde zur Kasse gebeten. Referiert der Gepeinigte das ungeheure Unrecht. Wie lange braucht er, um durchzudringen und seinen kleinen Fall zu regeln? Die großen Inbesitznahmen gehen offenbar schneller vonstatten. Die Übernahmen. Überfälle! Da ist ihm etwas über, das Recht bekommt, das stärker ist. Er bekommt sein Recht in Gramm. Das nimmt es sich in Pfunden. Ein Gegenüber, unsichtbar. Eine Macht, die ihn matt macht. Die Zeit scheint eine neue Ordnung der Dinge herbeizuführen. Und wir erleben davon nichts als bloß den Umsturz der Alten. Und er erhebt sich vom Stuhl und geht, während Lisbeth ihm fassungslos nachschaut und er zur Auskunft gibt: Der Wagen steht falsch! Hinaus. So reist er noch einmal, der Ordnung halber, nach Guso. In sein Abteil, das er in Lichtenberg belegt, drängt vor der Abfahrt ein zweiter Fahrgast, der alsbald unter Schriften und Büchern sitzt. Dieser sonderbare Mann, dem er sonst keinen Anlass gibt, als dass er bei einem Halt auf der Strecke seiner Ungeduld ein wenig Lauf lässt, obwohl es ihm nicht eile, weil die Arbeitslosigkeit über ihn verhängt sei, weiß der Himmel, stellt sich ihm daraufhin als Pfarrer in Wittenberg vor. Wittenberg? Nicht Luther, Schorlemmer. Ich betreibe Ihre irdische Sache. Wie das? Fragt Wildfür betreten und in die Tasche langend und auf den ausgerasteten Verstand des Elenden bauend, händigt Schorlemmer ihm eine Erfurter Erklärung aus. Bis hierher und nicht weiter. Die er unterschreiben könne. Um durch die Kraft des Aufbegehrens den Bann der Demut aufzuheben. Das Erste, was ich höre, entgegnet Wildfür munter und wirft, nachdem er es halb durchgelesen, noch auf dem Bahnsteig in Selo Guso das Blatt in den Eimer. Es dunkelt, die Nebel stehen weiß um die nackten Bäume. Sein Gegner ist schon zur Stelle. Er hat zwei Obdachlose vorgeschickt, die im Land Rover sitzen. Der ruht demontiert im sumpfigen Parkverbot. Sie hausen hier wohl seit Tagen hingehuckt in die Sitze und zehren, diese Polen, von seinem Gemüse vom Polenmarkt. Ho, ho, ho! Ruft Willfür sie an. Ho! Und sie schauen dem Eindringling finster entgegen. Es überläuft in eine kalte Wut. Und erbittert wie ein Kind schlägt er mit einem Stock auf den Kühler ein, einen blechernen, dumpfen Ton erzeugend. Seine Gäste sitzen ganz stille. Noch im selben Jahr wird dem Schlosser Genugtuung. Die Versicherung lenkt ein und erklärt, für den Schaden aufzukommen. Sie lässt den Land Rover sicherstellen, und überholen und dem Drängelnden vors Anwesen fahren. Wildfür tritt an den Wagen heran, mustert ihn, stellt das Radio an und klopft auf den glänzenden Lack. Heute, denkt er, ist der Tag, an dem dir Recht geschieht. An der Hochschule La Strada sollen Obdachlose für eine Studiengebühr von 30.000 Lire, 28 Mark, in großstädtische Überlebenstechniken eingeführt werden. Wie baut man ein Bett aus Pappkartons? Wie wäscht man sich und wo isst man? Die Studenten sollen auch in die Kunst des Bettelns eingewiesen werden. Unterrichtet wird auf der Straße. Lisbeth, die beiseite steht, sieht den harmlosen Mann. Ach ja. Und drückt ihre klammen Finger. So. Dann setzt sie ihn, mit wenigen Worten, vor die Tür. Hau ab, los! Auch Wildfür erwidert wenig. Es sind die bekannten Worte. Mit uns können sie es machen, sagt er. Jetzt sag ich nicht mehr. Während Lisbeth, sich jäh abwendend, mit der Schürze über die Augen wischt. So. In dem Moment kommen zwei Polizisten auf Wildfür zu, mit einem Haftbefehl wegen Nichtbezahlung des Strafbescheids. Die Summe beläuft sich auf 900 Mark. Und er wird gleich darauf wegen mangelnden Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Man schafft ihn nach Moabit. Eine Unterbringung, die er beanstandet, aber nicht beklagt. Hat er doch gerade Wohnung, Weib und Werkstatt verloren. Zum Termin im Amtsgericht ist aus Personalnot kein Justizwachtmeister parat, ihn durch die unterirdischen Schleusen zu geleiten. Richterin, Staatsanwalt, Schöffen und Protokollanten warten. Die Stimmung wird ungnädig. So dass die Richterin sich einer Finte bedient, dergestalt, dass sie den Haftbefehl kurzerhand aufhebt und den Beklagten bitten lässt, freiwillig zum Prozess zu erscheinen. Wildfür verlässt die Vorführzelle und läuft, nicht ohne vor sich hin zu mohren. Nee, Kinder, nee. Mohr. Einmal ums Gebäude. Und mitten in dem Schmerz, die Welt in einer so ungeheuren Ordnung zu erblicken, zuckt die innere Zufriedenheit empor, seine eigene Brust noch immer in Unordnung zu sehen. Er betritt das Gericht durch den Haupteingang. Als scheinbar freier Mann. Ein Wachtmeister wird nicht benötigt. Recht so, Kollegen hoffnungslos und Frührentner, Irreläufer aus dem Osten. Da geht die Geschichte lang. Wir haben uns der Vergangenheit entschlagen. Jetzt sitzt die Zukunft im Kopf, wie ein Schlitter. Indianerspiel. Berlin. Da sitzen die Autonomen in Mitte. Die mischen wir auf. Hört ihr die Schritte? Das sind die Skins mit den Nagelschuhen. Viele sind es. Da frag ich, was tun? Sie treten ein mit deutschem Schweigen. Wer grüßt nun wie? Das wird sich zeigen. Lasst euch bloß nicht provozieren. Welt erwache, aber wessen Welt? Jetzt geht es an die Sache. Da ist die Kleinholz, säuberlich geschlichtet. Das hat man, wenn man sich einrichtet. Geh man sie einrenkt, wie die Welt. Knochen braucht ihr Leim, und sie euch kochen. Aus euren, wenn ihr nicht Deutsche wärt. Erteil und kehrt! Ab zieht die Rotte. Da haben sie einen der Iren vergessen zwischen den Stuhlbeinen. Oh, Chaos auf verluten Wunden. Jetzt wird es ordentlich verbunden. Grad, dass er noch aus den Augen blickt. Fleck. Sieg, heile, heile, Glück auf dem Weg. Sieg, Sieg, heile, heile, Sieg, Sieg, Glück auf dem Weg. In Hellersdorf, in der Dunkelheit, ist erst den eine Glatze anschreit. Ein Inder! Nein, da kennt man sich gleich aus an seinem Turban. Ausländer raus! Was ich nicht bin, ich Deutscher, will er sagen. Stolz aber stottern, da wird zugeschlagen. Oh! Und im immer aufs Limit, er ist fast hin. Nach hinter Indien steht sein Team. Marktalk. Es ist nun mal so, dass dort, wo Müll ist, Ratten sind und dass dort, wo Verwahrlosung herrscht, Gesindel ist. Ja, die Ratten haben sich seit heute vermehrt. Ja, auch ja, Jorgi, der ja, sie sind eine wahre Plage geworden. Eine Plage des Wahren. Sie bringen in der Kanalisation des Bewusstseins. Oh, ein Rattentheater auf allen Kanälen. Subventionierte eine Ratten. Eine hochkultivierte Subkultur, die der Kultursenator subventioniert. Jetzt ist es an der Zeit, nicht über Visionen, sondern über Zitrusfrüchte zu sprechen. Ja, Sloterdijk. Gibt es für Sie als Ungar, Herr Akademiepräsidentin, wirklich nichts, was Sie stört, was Sie ändern möchten? Nein. Mark und Bein. Das kann nicht wahr sein. Ich, Manuela Knobbe, drei Kinder, arbeitslos, in meine Wände von den Besitzer eben aufgekündigt. Die Kinder krank, das kostet und der Mann doch nicht mehr, seit er evaluiert ist, von Dienst in der VP mit Fragebogen wahrheitsmäßig. Jetzt fehlt der Groschen an Mark Brandenburg. An hellen Tag vergnügt auf Kanapee mit einem Mann, wenn das kein Luxus ist für feine Leute. Ich lasse mir hier fallen. Schulden sind auch auf Raten abzuzahlen. Die Liebe kostet nichts und der Mittagsschlaf gibt es ein Bier. So gut ging's uns noch nie. Besitz macht unfrei, wenn du nichts hast, hast du die Freiheit den ganzen Tag verdient. Ela macht dir lang, das Glück beginnt. Jetzt muss ich los ins Krankenhaus, wo meine Jüngsten krank sind, aufbewahrt. Ich nehme das Fahrrad und trete in Pedale. Mir schwankt in Kopf und Bier. Ich muss mal halten, an Lenker fest aus Vorsicht in Gelände. Und mitten mangelnde Pfützen und ihren Bauplatz, wo aufgerissen ist wie nach dem Angriff, bremse ich mir vorwärts. Ungeschickt lässt grüßen und macht den Abhang nach die falsche Seite in ein Loch. Ich sehe noch, es ist tief, dann wird mal schwarz vor Augen. Als ich aufwach und mir wiedersehe, regnet's von ganz weit oben. Die Hand ist schon dick, mir ist kodderig. Was ist mit den Beinen? Das geht nur nicht mehr und schmerzt fürchterlich. Hilfe, Hofig. Willst du ins Krankenhaus dir lassen, die nicht laufen mit den Beinen, weil das nicht geht und du bist nicht versichert mit keinem Mark. Das Bein bezahlt dir keinen. Einfallen, das kannst du. Steh auf. Jetzt lass dir was einfallen. Gib dir einen Stoß. Mir tut noch alles weh. Und nun versteh ich mir in meine Lage. So oft das eine Bein so unhaltbar in die Verhältnisse, wo ungewohnt sind, ohne Arbeit, Kinder drei, die Schulden. Arbeit ja bitte genug, weil alle hatten, Sorgen waren auch für alle. Das verteilt sich. Sozialismus war ein Paradies vor alle, wo die Lahmen laufen, das wär's gewesen, aber auch für Blinde, wo jeder sieht, das ist vorbeigelungen. In den Jahrhundert sehen wir den nicht wieder. Da ist er deine Welt. Ich schleich mir wie vorgesehen jetzt in eine Klinik Welt will, und lege Beine ab an Rezeption. Und wie ich denk, was sag ich ungelogen zu den Fall verhältnismäßigerweise spricht es aus mir. Man hat mir hingestoßen. Wer hat sie hingestoßen? Aus der Trambahn spricht es aus mir heraus auf Jasse hin. Wer, sagen Sie? Ich sah nichts. Et spricht des Skins. Die Skins. Mit Stiefeln, sie belästigen einen alten Mann. Ich ging dazwischen, sprichtet und schütze ihm. Die stoßen mir zur Türe. Skinnets? Jawohl, ja. In der Straßenbahn. Ich halt mir fest an Lenker, an den Griff und dreht die Bremse, zieh, es schwindet mir und dribbelt mir heraus glatt auf die Fahrbahn. Ein Unfall! Kommandert die Schwester und Ed, in Überfall, lügtet mir aus Gesicht. Jetzt muss ich es passieren lassen müssen, als wenn ich glaube, was ich selber sehe. Ich bin schon auf Transport im Krankenzimmer. Es ist die Rettung, ist es, aber Lühe. Tief atmen, noch einmal. Ich muss es sagen. Und jetzt die Luft anhalten. Was die Wahrheit. Sie können wieder atmen. Ist gewesen. Das kommt heraus. Der Doktor sieht's mir an. Das sieht nicht gut aus. Prellung. Hüftfraktur. Nun bleiben Sie ruhig. Da hilft nur liegen. Lügen. Nur Mut. Mut haben Sie gehabt. Die Folgen kann ich Ihnen nicht ersparen. Er zeigt die Türe, die Sperrangel aufsteht. Und wo mit einem Mal alle drin geströmt kommt, na, ich bin sprachlos. Ein Reporter fragt mir nach den Hergang. Jetzt könnte ich es sagen. Erzählen Sie unseren Hörern, was passiert ist. Manuela Knobbe, arbeitslos, drei Kinder. Und ich muss einmal noch in die Bedrängnis die Lühe loswerden von die Trambahn, weil er mir gleich das Mikrofon an den Mund hält und mir berühmt macht. Eine tapfere Frau. und er drückt mal die Pfote ganz begeistert. Dann kommt der Innenministerin mit Rosen. Die muss ich annehmen und denk, sagte Wahrheit. Jetzt musst du tun. Jetzt muss es nur heraus. Aber er dankt mal erst mal einhändig. Für die Courage. Wo ich Symbol vor, Manuela Knobbe arbeitslos, drei Kinder aus 9 Bundesländern gegen Skinheads. Jetzt ist der Augenblick nicht günstig, sagen, was Sache ist, wenn der sich herbemüht hat und glücklich abgeht. Der Nächste soll es wissen. Der Nächste ist der Polizeipräsident. Er nimmt mal fest an beide Arme. Ja. Ich muss gestehen, sagte, ich bin erschüttert von Ihrem Schicksal und ich gratuliere. Deutschland ist stolz auf Sie. Mein Urteil, sagte, und ich ablasse. Sie sind eine Heldin. Die Heldin von Potsdam. Und als besonderes Präsent der Polizei ein Video. Musikalische Streife. Oder Streifzug durch Brandenburg. Ahoi, auf Wiedersehen. Jetzt hebt die Presse sich die Tür in der Hand. Und ich nun muss mal wiederholen von Anfang bis Ende, dass ich kommen sie tu, die Lüge, die in der Zeitung steht, die von dit lebt, die Wahrheit langt nicht täglich vorn und hinten. Manuela Knobbe arbeitslos, 3 Kinder und 2 sehe ich jetzt von Station geholt, besuchen die mir statt ich ihn, wo ich berühmt bin, Mutter von und kriege einen Arbeitsplatz versprochen aufzutreiben von der Regierung und Bild schickt ihn Scheck 5000 Mark und 100,6 spendiert mir ihn Kur in Schwarzwaldklinik und noch ihn Arbeitsplatz. Jetzt hab ich 2. Mein Mann wird sich verwundern, wie ich das mache mit den kaputten Beinen. Mir luft das zu und er hat nischt und wieder nischt. Die Wahrheit. Die Tür geht immer auf und zu. Ich komme ja nicht dazu, so oft zu hören. Sie lügt. Weil sie verpappt ist das mit der Lüge. Das ist mein Dienstverrat. Ich finde es eben in der Kuhle liegen. Jetzt haben wir die Polizei im Haus. Die Polizei bin ich. Ich zeig sie an. Ich bin sie nicht mehr. Die VP. Hab nichts zu melden. Verrate ich Sie oder verrate ich mich? Ich bin Ihr Mann und liebe die Wahrheit. Sie hat sich rausgemacht aus diesem Loch. Jetzt kennt sie jeder. Ich will mich nicht kennen. Mit einer Lüge bist du in Gesellschaft gut aufgehoben für ein anderes Leben, als was die Wahrheit ist. Ich muss sie sagen, auch ich war mal ein Held. Ein Held der Arbeit. Hätte man gewusst, dass sie nun abgeschafft wird, man hätte den Sozialismus schleifen lassen. Noch Jahre. Bis er aufgebaut wird. Die Welt, Genossen, will betrogen sein. Ich gebe den Helden ab, weil ich nicht gelebt hab und werd entlassen wegen guter Führung. Und meine Frau nimmt mir das letzte. Ehrliche Hemd. Nach der Uniform. Ich bin in dem Loch, worauf sie reinfiel. Wäre sie aufs Maul gefallen. Jetzt muss ich reden. Bin ich im Dienst? Ich muss nicht, wie ich kann. Der Polizist tritt ab. Es bleibt der Mann. Die Polizei, Frau Knobbe. Aufgestanden. Der Schrecken geht durch Mark und Bein. Frau Knobbe? Frau Knobbe, ich muss Ihnen leider sagen, dass Sie nicht überfallen wurden, sondern, es fällt mir schwer, es auszusprechen, Sie wurden nicht behelligt. Nicht von Skinheads, nicht in der Straßenbahn und nicht in Potsdam. Davor gibt's Zeugen, die es nicht gesehen haben. Der Vorfall hat, zu unserem Bedauern, nicht stattgefunden. Dann ist er erfunden. Erfunden? Und in Wahrheit eine Lüge. In Wahrheit, ja, das wusste ich. Sie haben mir alles untersucht und abgehorcht. 4 Tage schon von Kosten keine Rede. Was reden Sie? Ich sag, es kann so sein. Jetzt hört sich aber alles auf, Frau Knobbe. Sie müssen mir nicht überzeugen, keine Widerrede ist nicht. Sie sind die Heldin von Potsdam. Ich werde gut behandelt. Manuela Knobbe, arbeitslos, 3 Kinder. Es steht in der Zeitung. Nu hack ich mir Bein ab. Bleiben Sie liegen! Halten Sie fest! Kommt alle rin. Die Tür geht zu und auf. Nun stehen sie an in umgekehrter Reihe. Die Bildreporter und die Rundfunkfritzen und fragen mir mit umgedrehter Rede. Was haben Sie gedacht für unsere Hörer? Bei Ihrer Lüge. Ich bin arbeitslos. Wissen Sie, was Sie angerichtet haben? Ganz Deutschland ist bestürzt. Ich hab 3 Kinder. Die Lügnerin von Deutschland. Vaterland. Dann tragen sie die Blumen ab. In Eimer, die Rosen sind von Polizeipräsident. Die kann er eigenhändig wieder haben. Die Lügnerin von Deutschland, wo ich immer nur Wahrheit sage, die unglaublich ist, nach allen denen, was vorgefallen sein soll. Und je mehr ich das sage, desto dicker ist die Lüge. Und nu steht die Lüge im Raum. Ich bin sie. Ich. Stürz ich mir aus Fenster. Wir sind in Lebensgefahr. Verzweifelt, wenn der da keine Stimme sagt, was geschehen soll, dieses Leben zu bessern, ehe wir uns anfallen mit Fleischermessern. Sie belog ganz Deutschland. Bild. Ganz Deutschland hat sie belogen. Berliner Zeitung. Das kann nicht wahr sein. Deine Mutter läuft im Fernsehen. Pass hier auf. Die Sendung heißt Die große Dummheit. Prost! Bei Schreinemacher Leifert in Talkshow. Sie wohnt im Grand Hotel. 5 Sterne Köln. Und mit dem Flugzeug ist sie hingeflogen. Das hat mir meine Eingebung gemeldet, dass es eine Lüge war, die Fahrrad fährt Überfallen sind wir alle worden. Das lügen wir. Und es ist die Wahrheit. Fass dir an den Kopf, ob du noch da bist. Sie ist in großer Welt. Und eingeschlossen in der Wohnung sitz ich wie ein Hehler. Nämlich, ich verhehl mir meine Freude, Prost. Da, auf dem Schrank, die großen Menschen und Ereignisse der Welt. Noch nicht bezahlt. Jetzt ist sie auf Sender. Still. Die Ehrlichkeit selbst, Frau Knopf. Was sagt sie? Ich schäme mir so, aber mit die Lühe hätt ohne sie ich alles nicht erlebt. Wie spät ist es? 3:30 etwa. Keine Einzelheiten, bitte. Das Jahrhundert. Wir brachten Der Staub von Brandenburg, ein Hörstück von Volker Braun. Es sprachen Eckhard Schall, Horst Weinmeier, Margit Bendokat, Dieter Mann, Nina Rauschenbach, Stefan Kaminski, Bärbel Röhl, Axel Wandke, Rainer Selin, Matti Rauschenbach, Klaus Bielig, Alexander Tschiedrich, Franz Lake, Friedrich Schorlemmer und Volker Braun. Komposition Benjamin Rinnert, die Regie hatte Joachim Staritz. Die Produktion Deutschlandfunk und SFB ORB 1998.